1924 im Mai, 7 Monate nach der Gründung des Berliner Rundfunks, erhielt auch Breslau einen eigenen Sender, dessen musikalische Leitung man dem Komponisten Edmund Nick übertrug. Man kannte ihn in Breslau als Kapellmeister der Stadttheater, für die er manchmal auch Bühnenmusiken schrieb. Man kannte ihn als Musikkritiker der Morgenzeitung und als Begleiter bei Liederabenden. Für den literarischen Bereich des Senders, der damals noch Aktiengesellschaft der Schlesischen Funkstunde hieß, hatte Fritz Bettauer zu sorgen. Als Direktor fungierte Herr Alexander Vogt, ein Aktionär dieser Sendegesellschaft, ehemaliger Major und nicht von den Musen geküsst. Natürlich existierte in Breslau noch kein eigenes Rundfunkgebäude. Man hauste in 3 Stockwerken des Oberbergamtes. Auf dem Dach hatte man einen Mast installiert, von dem sich die Sendeantenne zum Turm der Johanneskirche hinüberspannte. Ganz oben unterm Dach war die Technik untergebracht. Darunter amtierte der Major Vogt, dem seine Gattin gelegentlich die Manuskripte prüfend über die Schulter guckte, und im 1. Stock schließlich lag das Zimmer für die Programmleitung neben einer kleinen Regiezelle und dem Senderaum. Ein Zimmer, wahrhaftig, musste genügen. 2 Schreibtische, an denen sich der literarische und der musikalische Leiter gegenübersaßen, 1 Sekretärin für alle beide und 1 einziges Telefon. Darüber hinaus gab es noch eine Dame für die Buchführung und die Auszahlung der Honorare und einen Portier. Die Bedienung der technischen Apparatur, vom Aufhängen des einen Mikrofons bis zum Aussteuern der Sendungen, besorgten einige Postbedienstete, denn der Rundfunk gehörte ja, genau wie das Telefon, der Deutschen Reichspost. Der Senderaum bestand aus einem etwas größeren Zimmer, in dem die Decke mit Filz gepolstert, die Wände und Fenster mit roten, schallschluckenden Plüschportieren verkleidet waren. Auch den Fußboden bedeckte ein roter Filzteppich, durch weiß aufgemalte Linien in Quadrate eingeteilt. Da ließ sich die Entfernung zum Mikrofon besser kontrollieren. Das Mikrofon hing damals noch in einem weißen Marmorwürfel von der Decke. Mit einem Tisch, ein paar Stühlen und Pulten war der stickige Raum gut gefüllt. Nicht vergessen der Gong für die Zeitansage und der Wecker, der als Erkennungszeichen zu ticken hatte, bevor der Ansager meldete: Hier ist die Schlesische Funkstunde. Natürlich hatte in diesem Raum kein Orchester Platz, aber es gab einen Flügel, auf dem spielte allabendlich nach Sendeschluss der musikalische Leiter, also Edmund Nick, das Deutschlandlied. Als sich herausstellte, dass der literarische Kollege Bettauer, der sich bescheiden auch erster Sprecher nannte, unmöglich alles ansagen konnte, obwohl die Postangestellten von der Technik ihm oft dabei halfen, wurden endlich 2 Ansager engagiert. Spannungen mit dem unmusischen Major A.D. Vogt blieben nicht aus. Die sittenstrenge Majorsgattin hatte mal wieder einen Vortrag, der auf Sendung gehen sollte, mit ihrem Rotstift bearbeitet und aus dem Manuskript über Lustschlösser und Lustgärten des Adels überall die Silbe Lust gestrichen. Da platzte Herrn Bettauer der Kragen, er kündigte und verließ Stantepede das Haus. Wer sollte ihn ersetzen? Wer verstand denn schon etwas von dem neuen Medium Rundfunk? Ein Literat sollte es sein, ein beweglicher Geist, aufgeschlossen für Experimente. Es war keine Zeit zu verlieren. Der Direktor saß in der Klemme. Und Edmund Nick sagte: Ich frage den Schriftsteller Bischof. Friedrich Bischof, einst Dramaturg an den Breslauer Schauspielbühnen, hatte gerade seinen 2. Roman beendet und lebte mühsam von den Honoraren gelegentlicher Essays. Er würde der Richtige sein. Noch am selben Tag, in jenem Oktober 1925, wurde in Nicks Wohnung eine Begegnung zwischen Bischof und dem Major arrangiert. Bischof, wortgewandt und höchst interessiert an einer neuen Aufgabe, machte den besten Eindruck und wurde sofort angestellt. In jener Zeit steckte der Rundfunk noch in den Kinderschuhen. Die Sendezeit war auf 16 Stunden begrenzt, das musste genügen. Nachts wurde geschlafen. Auf dem Abendprogramm standen heitere und ernste Darbietungen, Opernarien und Rezitationen. Zuweilen wurden Szenen aus bekannten Theaterstücken als sogenannte Sendespiele mit verteilten Rollen gelesen. Bischof sah sofort die innovativen Möglichkeiten, die sich hier boten. Die Regie, wie er sie vom Theater her kannte, war da nicht anzuwenden. Bischof erkannte, dass das Funkische, wie er gern sagte, eigene dramaturgische Gesetze verlangt. Im Juli 1925 hatte ein Sendespiel einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Es stammte von dem Berliner Schauspieler Rolf Gunold und hieß Spuk, eine Gespenstersonate, nach Motiven von E.T.A. Hoffmann. Bis heute gilt es als der erste Versuch eines Hörspiels. Bischof war hingerissen davon. Wie ließ sich durch dieses neue Medium das Unheimliche, Jenseitige zu Gehör bringen? Aber er wollte nicht einfach etwas Ähnliches schaffen. Es musste etwas Neues sein. Hörfolgen schwebten ihm vor. Poetisch sollten sie sein, aber nicht verblasen. Modern sollten sie sein, rasant wie die Zeit, in der man lebte. Bischof rief die Dichter des Landes zur Mitarbeit auf und blieb ohne Antwort. Auf dieses unbekannte Terrain wollte sich keiner begeben. Da schrieb sich Bischof die Texte, die er brauchte, selbst. Er bastelte eine Art akustische Zeitung zusammen, nach dem Prinzip der Filmmontage, mit Informationen aus Europa und Übersee, flotten Zwischentexten und gelegentlicher Musik, die Edmund Nick schleunigst beizusteuern hatte. Dazu verlangte Bischof die Konstruktion eines Apparates, mit dem man Überblendungen herstellen konnte. Weil sich der Ton damals ja nur auf Wachsplatten konservieren ließ, waren akustische Übergänge ein Problem. Tatsächlich bekam Bischof dieses Potentiometer genannte Gerät, auch wenn der Direktor über die aufwendige Anschaffung murrte. Schließlich war das neue Funkhaus, das man endlich beziehen konnte, teuer genug. Inzwischen hatten sich die ersten Dichter zaghaft gemeldet. Anton Schnack, Otto Zoff, Max Hermann Neisse. Wenn sich niemand meldete, sprang Bischof mit einem neuen Text in die Bresche. Immer musste es schnell gehen. Nein, nicht mit der Schreibmaschine. Bischofs Hand jagte über die Seiten, fegte sie jeweils am Ende vom Tisch auf den Boden. Im Nebenzimmer begann Edmund Nick bereits mit dem Komponieren. So entstand aus Musik und Gedichten, aus Chansons und verbindenden Texten ein Quodlibet mit dem Titel Song. Es hatte einen solchen Erfolg, dass der Berliner Rundfunk es kurz danach in einer eigenen öffentlichen Aufführung präsentierte. Bischof übernahm die Regie, Edmund Nick dirigierte. Kurt Weil und Alfred Kerr saßen in der ersten Reihe und es ist denkbar, dass ein paar Reihen dahinter ein junger Dichter namens Erich Kästner saß und sofort wusste, dass diese neue Kunstform eine Zukunft haben würde, auch für ihn. Bereits im Herbst desselben Jahres, 1929, erschien Kästner am Breslauer Sender mit einem Manuskript, das er »Lyrische Suite in drei Sätzen« nannte. Nick und Bischof lasen es mit Begeisterung, fanden allerdings den Titel etwas zu zahm. So wurde es umbenannt in »Leben in dieser Zeit«. Natürlich sollte das Werk möglichst umgehend komponiert werden. Edmund Nick hatte mit dem täglichen Musikprogramm von der Planung bis zur Produktion übergenug zu tun. Aber es gab ja Kurt Weil. Also wurde Nick mit dem Kästner-Text zu ihm geschickt, um die Dringlichkeit des Auftrags zu unterstreichen. Doch Weil lehnte ab, er war mit einer anderen Arbeit beschäftigt und da er Edmund Nicks Songvertonung gehört hatte, sagte er, Nick, machen Sie das doch. So wurde Edmund Nick der Komponist von Leben in dieser Zeit. Am 14. Dezember 1929 fand im Sendesaal des Breslauer Rundfunks die Ursendung statt. Andere Sender folgten mit eigenen Produktionen und bald gab es sowohl konzertante wie szenische Aufführungen an fast allen größeren deutschen Bühnen. Leipzig machte den Anfang, Dresden folgte am 30. November 1931. Es waren glückliche Jahre. Doch sie sollten nicht dauern. Schon im Sommer 1932 sah sich Bischof, inzwischen Intendant des Breslauer Senders, vor einem Problem. Es ging um die Abwehr der Belagerung des Rundfunks durch Leute, die den Sender als Propagandainstrument missbrauchen wollten, die Nazis. Bischof beharrte, wir sind ein Kulturinstitut. Für Auftritte von Parteifunktionären ist hier kein Platz. Da startete die allmächtiger werdende Partei mit Hilfe einer gewissen Presse eine Hetzkampagne. Sie brandmarkte den mangelnden Heroismus in den Programmen ebenso wie die Pflege neuer Musik oder die Beschäftigung jüdischer Künstler. Das Ende der Ära Bischof war vorauszusehen. Im März 1933, als man gerade ein Sendespiel von Rudolf G. Binding zu Ehren der Gefallenen des Weltkrieges probte, wurde der Sender von einer Horde SA-Männer besetzt. Sie drohten, die für den nächsten Abend angesetzte Sendung zu verhindern, falls der jüdische Schauspieler Robert Marlitz, einer der besten Sprecher, nicht durch einen Arischen ersetzt würde. Einer solchen Erpressung war nicht standzuhalten. Noch am selben Nachmittag fuhr Binding zu Marlitz, um ihm diese Zwangslage zu schildern. Marlitz nahm sich das Leben. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Am 15. März wurde Hans Bredow, der Vater des Deutschen Rundfunks, seines Amtes enthoben. Am 1. April wurde Friedrich Bischof gefeuert, 10 Tage später auch Edmund Nick. Er ging nach Berlin, um die dortige Lage zu sondieren. Im Café Leon am Kurfürstendamm traf er Erich Kästner. Wie üblich, an einem kleinen, runden Marmortisch sitzend, Gedichte schreibend, was sonst. Da saßen sie sich nun vis-à-vis und zugleich vis-à-vis de rien. Aber es gab doch das Kabarett Die Katakombe, das unter der Regie von Werner Fink und Rudolf Platte so völlig aus dem Rahmen der übrigen Berliner Kabaretts fiel. Vielleicht konnten sie dort mit ihren Songs in Erscheinung treten? Ja, allerdings nur unter falschem Namen. Kästner, dessen Bücher am 10. Mai auf dem Scheiterhaufen loderten, hatte Publikationsverbot. Nicks Kompositionen durften nicht mehr aufgeführt werden. Doch Werner Fink machte den beiden Mut, weiterzuarbeiten und ernannte im September 1933 Edmund Nick zum musikalischen Leiter der Katakombe. Wenn Kästner ein paar unverdächtige Chansontexte schrieb, konnte Nick, alsbald von allen nur noch Nicky genannt, sie gleich komponieren. Unvergessen blieb die Entstehung des Tangoliedes »Ja, das mit der Liebe«, das Kästner gerade an seinem Tischchen im Café Leon zu Ende geschrieben hatte, als Nicky sich zu ihm setzte. Kästner schob ihm wortlos das mit Bleistift geschriebene zu, Nicky jagte nach Haus, um es sofort zu komponieren. Schon in der nächsten Vorstellung wurde es von Tatjana Seis gesungen. Unvergessen bleibt auch, dass an jedem Abend einige Herren von der geheimen Staatspolizei in der Katakombe saßen und sich Notizen machten, auf welche politisch verdächtige Witze das Publikum mit Beifall reagierte. Doch einmal hatten Kästner und Nick, der dort wie immer abends am Flügel begleitete, eine hübsche, heimliche Freude. Als in der Silvesternacht 33 ein Riese in SA-Uniform an den Flügel trat und bat, ob man nicht das schöne Lied »Man müsste wieder 16 Jahre sein« spielen könnte. Gern tat man dem Ahnungslosen, der nicht wusste, dass es aus Leben in dieser Zeit stammte, den Gefallen. Er war der Führer der Standarte 1, die Kästners Bücher verbrannt hatte. Am 10. Mai 1935 war die Schonzeit für die Katakombe vorbei. Sie wurde als Brutstätte jüdischer und marxistischer Propaganda bezeichnet und zum Schutze von Volk und Staat mit sofortiger Wirkung polizeilich geschlossen. Da hielt es Edmund Nick für das Klügste, vorübergehend aus Berlin zu verschwinden. Mit einem Libretto im Koffer fuhr er zu Verwandten in die Slowakei und komponierte dort das von Toni Impekofen und Paul Verhoeven stammende Lustspiel »Das kleine Hofkonzert«. Beide Autoren halfen dabei, das politisch so unbedenkliche Biedermeier-Stück mit Nicks Musik auf die Bühne zu bringen. Bereits im November 1935 wird es in den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Kurze Zeit später nimmt es Gustav Gründgens für das Berliner Staatstheater an. Das Aufführungsverbot scheint vergessen zu sein. Freilich nicht bei der UFA, die Nick die Möglichkeit bietet, für einige Kurz- und Werbefilme die Begleitmusik zu schreiben. Er darf sie zwar komponieren, nicht aber namentlich im Vorspann genannt werden. Er nimmt es hin, er hat für seine Frau und zwei Kinder zu sorgen. Im Jahr darauf gelingt Edmund Nick ein ebenso riskanter wie glücklicher Sprung zurück ans Dirigentenpult. Walter Brückmann, ein unverbrüchlicher Freund, holt ihn als musikalischen Leiter ans große Schauspielhaus, das spätere Theater des Volkes. Doch als Intendant Brückmann, wegen seiner modernen Inszenierungen schon längst im Visier der Nazis, 1940 von ihnen außer Landes gejagt wird, schlägt auch für Edmund Nick die Stunde. Der neu eingesetzte Intendant überprüft als erstes die Personalakten und stellt fest, dass der Arier-Nachweis von Nicks Ehefrau fehlt. Walter Brückmann hatte ihn absichtlich nicht angefordert. Und da er nicht beizubringen ist, wird Edmund Nick von einem Tag auf den anderen entlassen. Jetzt heißt es wieder, von der Hand in den Mund zu leben, sich durch kleine Bühnenmusiken über Wasser zu halten, abends als Pianist am Schiffbauer Dammtheater zu tingeln. Auch für drei Spielfilme Musik beizusteuern ist möglich. Die Arbeit beim Film bedeutet für viele eine finanzielle Rettung. Und das Schönste ist, dass man in den Babelsberger Filmstudios immer wieder den Mitstreitern aus der Katakombe begegnet. Erich Kästner, Rudolf Platte, Ursula Herking. Die alten Freunde halten zusammen. Das vierte Kriegsjahr fordert seinen Tribut. Nicks Wohnung wird von einer Luftmine teilweise zerfetzt. Immerhin können die Kompositionen aus 25 Jahren und große Teile der Bibliothek zu Verwandten nach Böhmen gerettet werden, wo sie allerdings nach Kriegsende in einer tschechischen Papiermühle enden. Im März 1944 trifft es auch Erich Kästner, dessen Wohnung mit aller Habe den Bomben zum Opfer fällt. Kästner kann noch für ein Jahr bei Freunden in Berlin Unterschlupf finden. Edmund Nick zieht mit Frau und Tochter, Sohn Anselm steht an der Ostfront, nach Böhmen, wo er für den Sikorski Verlag eine erste Biografie über Paul Linke verfasst, dann noch ein Buch über die Geschichte der klassischen Operette, das 1944 unter dem Titel »Vom Wiener Walzer zur Wiener Operette« erscheint. Ende Februar 1945 ist es Zeit, Böhmen mit dem letzten Flüchtlingszug zu verlassen. In Lengries, nahe München, werden die Nicks eine vorläufige Bleibe finden und bald erleben, wie man dort die amerikanischen Panzer mit weißen Fahnen begrüßt. Mit Verwunderung stellt man fest, dass man das tausendjährige Reich überlebt hat. Man denkt nicht zurück. Man fragt nur, wo sind die Freunde, die man zuletzt aus den Augen verlor? Telefonverbindungen gibt es nicht mehr, auch keine Post. Doch als gäbe es Buschtrommeln, weiß plötzlich jeder etwas von jedem. Erich Kästner soll in München gesehen worden sein, auch Edmund Nick. Und natürlich, da finden sie sich wieder auf der Maximilianstraße, wo sich täglich die Versprengten, die Verschworenen früherer Tage mit Jubelgeschrei in die Arme fallen. Was gibt es als nächstes? Die Amerikaner gründen die Neue Zeitung, wählen Erich Kästner zu ihrem Feuilletonchef und Edmund Nick zum Musikkritiker des Blattes. Nun arbeiten die Freunde wieder Seite an Seite, wohnen beide in derselben Pension, Zimmer an Zimmer. Wenige Monate später werden sie mit Rudolf Schündler, einem alten Weggenossen aus der Katakombenzeit, in München ein Kabarett aufmachen. Das erste literarische Kabarett der Nachkriegszeit in Deutschland, die Schaubude. Wir arbeiten Tag und Nacht. Es geht zu wie bei der Erschaffung der Welt, schreibt Kästner in sein Notizbuch. Am Ende hat Edmund Nick mehr als 60 Chansons von Erich Kästner vertont. Dann sterben beide im gleichen Jahr, Edmund Nick im April, Erich Kästner im Juli 1974.